Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Ich gehe jetzt mehrere Sorten zeigen und soll mir sagen, wie es heißt. Ich gehe jetzt mehrere Sorten zeigen und soll mir sagen, wie es heißt. La clé. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Le verre. Das ist ein Glas. Das ist ein Glas. La montre. Das ist ein Uhr. Das ist ein Uhr. Les lunettes. Das sind Brille. Das sind Brille. Le téléphone. Das ist ein Telefon. Das ist ein Telefon. Le peigne. Das ist ein Strahl. Das ist ein Strahl. Les ciseaux. Das sind Scher. Das sind Scher. Le rasoir. Das ist ein Rasiermesser. Das ist ein Rasiermesser. L'enveloppe. Das ist ein Briefsäckel. Das ist ein Briefsäckel. Le crayon. Das ist ein Bleistift. Das ist ein Bleistift.